Im Flugzeug hören Sie eine Durchsage der Stewardess. Wie ist das Wetter in Berlin? Meine Damen und Herren, wir sind soeben in Berlin gelandet. Die Außentemperatur beträgt 18 Grad Celsius. Es ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir die endgültige Halteposition erreicht haben. Wir danken Ihnen, dass Sie mit unserer Fluggesellschaft geflogen sind und hoffen, Sie bald wieder auf einem unserer Flüge begrüßen zu dürfen. Kapitän Dahler und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Berlin. Auf Wiedersehen. Sie hören jetzt den Text noch einmal.